Wie fühlst du dich? Ich schätze mal, wahrscheinlich fühlst du dich gerade ziemlich scheiße. Du kannst dich nicht sehr gut bewegen. Du kannst auch nicht gut atmen. Was zum Teufel ist los mit dir, Alter? Warte. Was ist denn das? Oh, fuck. Weißt du, was das ist? Ich wette, du weißt es schon. Warte, sieh dir das ab. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.